entsorgte Erinnerung. Ich unterhalte mich damit, meine Fundstücke endlos auszulegen, sie dann mit Tüchern zu bedecken, oft vergesse ich sie jahrelang, wage es selten, etwas davon wegzuschmeißen. Steine, Hölzer, Textilien. Wegschmeißen heißt, auch die mit den jeweiligen Dingen verbundene Zeit in die Tonne zu treten und den endgültigen Verlust von Potenzial zu akzeptieren. Das wird von Marie Kondo, geboren 1984, und ihrer Gefolgschaft vielleicht nicht hinreichend berücksichtigt. Marie Kondo ist eine japanische Bestseller-Autorin, 7 Millionen verkaufte Exemplare und ein Superstar auf YouTube, die ihrem Publikum hilft, Ordnung zu schaffen, entbehrliche Sachen zu entfernen und einen minimalistischen Lebensstil zu entwickeln. Alles, was längere Zeit nicht gebraucht wurde und jetzt nicht glücklich macht, muss weg. Im Kampf gegen Stuffocation, James Wallman, Stuffocation, Living More with Less, 2015, wird bestimmt viel aufgehäuftes Gerümpel, unnütz gekauftes, veraltete Geräte, nicht mehr tragbare Kleidung etc. entsorgt. Für Messis bedeutet das viel. Die Befreiung von vermeintlich Überflüssigem bringt allerdings auch die Entsorgung von Erinnerung mit sich und führt kontinuierlich dazu, immer neue Sachen anzuschaffen. Statt eigenen Krempel zu stapeln, erwirbst du die schnell wechselnden Produkte der Konzerne, minimalistisch, im Hier und Jetzt. Futon, Rollkoffer, Notebook. Das war's. Was für eine Befreiung. Erinnerungen haften an Räumen, nach Gaston Bachelard, La Poétique de l'Espace, 1957. Früher besaßen oft selbst die Ärmsten, die Häusler, wenigstens ihr Haus. Geldverhältnisse anonymisieren die modernen Abhängigkeiten, Miete, Pacht, Steuern, Zinsen. Wer nicht zahlen kann, muss gehen. So einfach.